Glauben Sie wirklich, Herr, Hand aufs Herz, dass sich der Himmel mit Zänkereien, Wortwechseln und blutigen Händeln befasst, die wir Straßenjungen unter uns ausmachen? Glauben Sie, dass ich, wenn ich in meinem Garten bei Sanssouci spazieren gehe und einen Ameisengewimmel zertrete, auch nur den leisesten Gedanken habe, dass mein Weg gerade über winzige Geschöpfe geht, die sich tummeln und mühen? Wäre es nicht lächerlich von diesen Tieren, vorausgesetzt sie könnten denken, anzunehmen, ich wüsste, sie seien da und müsste nun auf ihr Dasein Rücksicht nehmen? Nein, mein Freund, machen Sie sich von dieser Eigenliebe frei, die Sie nur täuscht, wenn ihr zufolge der Himmel weiter nichts zu tun haben soll, als sich beständig um Ihr persönliches Wohlergehen zu kümmern. Prägen Sie sich vielmehr die Überzeugung ein, dass sich die Natur um die Einzelwesen keine Sorgen macht, wohl aber um die ganze Gattung. Sie, die Gattung, darf nicht untergehen. Und unser Schlusswort auf das alles? Dass ein König niemals Notiz zu nehmen braucht, wenn er beim Spaziergang den Ameisenhaufen zertritt, der sich zufällig auf seinem Wege findet. Dass er den Großen zugewendet, dass seine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und dass er häufig nicht einmal vollständig im Auge behalten kann, nicht an Ameisen denkt, noch zusieht, ob sie in seinen Gärten und Parkanlagen herumkriechen. Friedrich der Große im Gespräch mit Descartes.